der Suche nach Liebe, auf der Suche. Findest du keinen Frieden, findest du keinen Woman on Demon. Woman on Demon. Ja man, ja man. Auf der Suche nach Liebe. Ja. Fresh. Findest du keinen Frieden? Nee, du nicht, du Bitch, ne? Woman on Demon. Woman on Demon. Ich hab viele Bitches, doch keine, die bleibt. Du jagst mich seit Jahren, das merkte ich, wenn du mir schreibst. Du hast dich grad getrennt und auf einmal wieder Zeit. Doch du bist no ho und deshalb tut es mir nicht leid. Machst die Beine breit und das nicht mal für einen Schein. Hauptsache ich roll das Grüne für dich in das Paper. Nein, yep, yep. Auf der Suche nach Liebe, auf der Suche. Findest du keinen Frieden, findest du keinen Woman on Demon. Woman on Demon. Ja man, ja man. Auf der Suche nach Liebe. Ja, Pech. Findest du keinen Frieden? Nee, du nicht, du Bitch, ne? Woman on Demon. Woman on Demon. Was ich kann? Ja, was ich kann? Halt das Mic in der Hand und du hältst ab jetzt Distanz. Oder wieder meinen Schwanz, so wie du's halt kannst. Vergeben oder Single, du hast immer einen Mann. Aber freu dich nicht zu früh, denn das ist eher krank. Die einzige, die nicht merkt, dass sie den Bogen überspannt. Yup, yup. Auf der Suche nach Liebe, auf der Suche. Findest du keinen Frieden, findest du keinen Woman on Demon. Woman on Demon. Ja man, ja man. Auf der Suche nach Liebe. Ja, Pech. Findest du keinen Frieden? Nee, du nicht, du Bitch, ne? Woman on Demon. Woman on Demon. Sheesh.